Prolog. Am 1. November 2008 sendete ein Computerprogrammierer unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto eine E-Mail an eine Kryptographie-Mailingliste, um bekannt zu geben, dass er ein, Zitat, neues elektronisches Zahlungssystem, das vollständig peer-to-peer und ohne vertrauenswürdige Dritte funktioniert, Zitat Ende, entwickelt hat. Er fügte eine Zusammenfassung des Dokuments bei, worin das Design erläutert wurde, und einen Online-Link zur Vollversion. Im Wesentlichen bot Bitcoin ein Zahlungsnetzwerk mit eigener Währung an und verwendete eine ausgeklügelte Methode, mit der die Mitglieder alle Transaktionen überprüfen konnten, ohne auf ein einzelnes Mitglied des Netzwerks vertrauen zu müssen. Die Währung wird zu einer vorher festgelegten Rate ausgegeben, um die Mitglieder zu belohnen, die ihre Rechenleistung für die Überprüfung der Transaktionen aufgewendet haben und damit ihre Arbeit zu belohnen. Das Aufregende an dieser Erfindung war, dass sie, im Gegensatz zu vielen anderen bisherigen Versuchen, ein digitales Bargeld zu etablieren, tatsächlich funktionierte. Obwohl es sich um eine intelligente und ordentliche Entwicklung handelte, gab es nicht viel, was darauf hindeutete, dass ein so eigenartiges Experiment irgendjemanden interessieren würde, vielleicht mit Ausnahme der Kryptographie-Geeks. Monatelang war dies der Fall, da sich kaum ein paar Dutzend Nutzer weltweit dem Netzwerk anschlossen und sich in Form von Mining und dem Versenden von Coins engagierten. Die Coins begannen den Status von Sammlerstücken zu erlangen, wenn auch in digitaler Form. Im Oktober 2009 verkaufte eine Internetbörse 5050 Bitcoins für $5.02, also zu einem Preis von $1 für 1006 Bitcoins, was den ersten registrierten Kauf von Bitcoins mit Geld darstellte. Der Preis wurde berechnet, indem der Stromverbrauchswert gemessen wurde, der zur Herstellung eines Bitcoins benötigt wird. In wirtschaftlicher Hinsicht war dieser entscheidende Moment der wohl bedeutendste in der Geschichte von Bitcoin. Denn Bitcoin war nun nicht mehr nur ein digitales Spiel, das innerhalb einer Randgruppe von Programmierern gespielt wurde, es war zu einem Marktgut mit einem Preis geworden, was darauf hindeutete, dass irgendwo irgendjemand eine positive Wertbemessung dafür entwickelt hatte. Am 22. Mai 2010 zahlte jemand anderes 10.000 Bitcoins, um zwei Pizzen im Wert von $25 zu kaufen, was das erste Mal war, dass Bitcoins als Tauschmittel verwendet wurden. Der Token hatte 7 Monate gebraucht, um vom Marktgut zum Tauschmittel zu werden. Seitdem ist das Bitcoin-Netzwerk stark gewachsen in Bezug auf die Anzahl der Benutzer und Transaktionen und die dafür erforderliche Rechenleistung, während der Wert seiner Währung schnell gestiegen ist und ab November 2017 bei über $7.000 pro Bitcoin lag. Nach 8 Jahren ist klar, dass es sich bei dieser Erfindung nicht mehr nur um ein Online-Spiel handelt, sondern um eine Technologie, die den Markttest bestanden hat und von vielen für reale Zwecke genutzt wird, wobei der Wechselkurs der Währung neben den Wechselkursen der nationalen Währungen regelmäßig im Fernsehen, in Zeitungen und auf Websites dargestellt wird. Bitcoin kann am besten als verteilte oder distribuierte Software verstanden werden, die eine Wertübertragung in einer Währung ermöglicht, die vor unerwarteter Inflation geschützt ist, ohne auf vertrauenswürdige Dritte angewiesen zu sein. Mit anderen Worten, automatisiert Bitcoin die Funktion einer modernen Zentralbank und macht sie vorhersehbar und praktisch unveränderlich, indem er sie in einen dezentralisierten Softwarecode einbettet, der von Tausenden von Netzwerkmitgliedern verwendet wird und von denen keiner die Software ohne die Zustimmung des anderen ändern kann. Damit ist Bitcoin das erste nachweislich zuverlässige Einsatzbeispiel für digitales Bargeld und digitales hartes Geld. Während Bitcoin eine neue Erfindung des digitalen Zeitalters ist, ist das Problem, das es zu lösen vorgibt, nämlich eine Form des Geldes, das unter der vollen Kontrolle seines Besitzers steht und langfristig seinen Wert halten kann, so alt wie die menschliche Zivilisation selbst. Dieses Buch stellt eine Sichtweise dieser Probleme vor, die auf dem jahrelangen Studium dieser Technologie und der damit verbundenen wirtschaftlichen Probleme basiert, die sie löst und zeigt, wie verschiedene Gesellschaften im Laufe der Geschichte Lösungen dafür gefunden haben. Meine Schlussfolgerung mag diejenigen überraschen, die Bitcoin als Betrug oder List von Spekulanten und Befürwortern bezeichnen, um einen schnellen Gewinn zu erzielen. Tatsächlich verbessert Bitcoin frühere Lösungen zur Wertspeicherung und die Anwendbarkeit von Bitcoin als solides oder gesundes Zahlungsmittel im digitalen Zeitalter könnte viele Neinsager überraschen. Aus der Geschichte kann man vorhersagen, was kommen wird, besonders wenn man sie genau betrachtet. Und die Zeit wird zeigen, wie gut sich der in diesem Buch beschriebene Sachverhalt entwickeln wird. Der erste Teil des Buchs erklärt das Geld, seine Funktionen und Eigenschaften. Als Ökonom mit technischem Hintergrund habe ich immer versucht, eine Technologie im Hinblick auf die Probleme zu verstehen, die sie zu lösen vorgibt und die es ermöglichen, ihre funktionale Essenz zu identifizieren und sie von zufälligen, kosmetischen und unbedeutenden Merkmalen zu trennen. Indem man die Probleme versteht, die das Geld zu lösen versucht, wird es möglich zu erklären, was solides und unsolides Geld ausmacht. Man kann dann diesen konzeptionellen Rahmen anwenden, um zu verstehen, wie und warum verschiedene Güter wie Muscheln, Perlen, Metalle und Staatsgeld der Funktion des Geldes gedient haben und wie und warum sie dabei versagt haben oder den Bedürfnissen einer Gesellschaft dienten, Werte zu speichern und zu tauschen. Der zweite Teil des Buchs diskutiert die individuellen, sozialen und globalen Implikationen von soliden und unsoliden Geldformen im Laufe der Geschichte. Solides Geld ermöglicht es den Menschen, langfristig zu denken und mehr für die Zukunft zu sparen und zu investieren. Langfristiges Sparen und Investieren sind der Schlüssel zur Kapitalbildung und zum Fortschritt der menschlichen Zivilisation. Geld ist das Informations- und Messsystem einer Volkswirtschaft und solides Geld ermöglicht Handel, Investitionen und Unternehmertum auf einer soliden Grundlage, während unsolides Geld diese Prozesse in Unordnung bringt. Solides Geld ist auch ein wesentliches Element einer freien Gesellschaft, da es ein wirksames Bollwerk gegen despotische Regierungen darstellt. Der dritte Abschnitt des Buches erklärt den Betrieb des Bitcoin-Netzwerks und seine wichtigsten wirtschaftlichen Merkmale, analysiert die Einsatzmöglichkeiten von Bitcoin als Form von solidem Geld und diskutiert einige Anwendungsfälle, für die Bitcoin nicht gut geeignet ist, und geht auf einige der häufigsten Missverständnisse und Vorurteile ein. Dieses Buch wurde geschrieben, um dem Leser zu helfen, die Ökonomie von Bitcoin zu verstehen und wie es als digitale Variante der vielen Technologien fungiert, die im Laufe der Geschichte zur Erfüllung der Funktionen des Geldes verwendet wurden. Dieses Buch ist keine Werbung oder Einladung zum Kauf der Bitcoin-Währung, ganz im Gegenteil. Der Wert von Bitcoin dürfte zumindest für eine Weile volatil bleiben. Das Bitcoin-Netzwerk kann aus welchen vorhersehbaren oder unvorhersehbaren Gründen auch immer erfolgreich sein oder scheitern. Und seine Nutzung erfordert technische Kompetenz und birgt Risiken, die es für viele Menschen ungeeignet machen. Dieses Buch bietet keine Anlagenberatung, sondern soll dazu beitragen, die wirtschaftlichen Eigenschaften des Netzwerks und seines Betriebs aufzuklären, um dem Leser ein fundiertes Verständnis zu vermitteln, bevor er entscheidet, ob er es nutzen will. Nur mit diesem Verständnis und erst nach umfangreicher und gründlicher Erforschung der praktischen, betrieblichen Aspekte des Besitzes und der Speicherung von Bitcoins sollte man erwägen, einen bestimmten Wert in Bitcoin zu halten. Während der Anstieg des Marktwertes von Bitcoin dazu führen kann, dass eine Investition wie ein No-Brainer erscheint, bietet ein genauerer Blick auf die unzähligen Hacks, Angriffe, Betrügereien und Sicherheitsfehler, die viele Nutzer ihre Bitcoins gekostet haben, eine ernüchternde Warnung für jeden, der denkt, dass der Besitz von Bitcoins einen garantierten Gewinn bietet. Sollten Sie nach der Lektüre dieses Buches der Meinung sein, dass die Bitcoin-Währung etwas ist, das es wert ist, erworben zu werden, sollten Sie Ihre erste Investition nicht in den Kauf von Bitcoins tätigen, sondern in die erforderliche Zeit, um zu verstehen, wie man Bitcoins sicher kauft, speichert und besitzt. Es liegt in der Natur von Bitcoin, dass dieses Wissen nicht delegiert oder ausgelagert werden kann. Es gibt keine Alternative zur persönlichen Verantwortung für jeden, der an der Nutzung dieses Netzwerks interessiert ist. Und das ist die eigentliche Investition, die getätigt werden muss, um Bitcoin zu nutzen.